Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So, jetzt hoffentlich verstehen wir, dass dieser Prozess von Meditation eigentlich alles, was wir in der Welt erleben, sind Prozesse. Wir haben schon darüber gesprochen. Und Prozess ist eine organische Sache, in der viele, viele Elemente sind beteiligt. Und je mehr wir sich mit den Prozessen beschäftigen, desto mehr Elemente, wie und wie sie sich gegenseitig beeinflussen, wir werden dann entdecken. Umso mehr ist es so in der Meditation, wo dieser Prozess dann sozusagen alle wichtigen Elemente, die mit Weisheit verbunden sind, einschließt. Und das Element vielleicht, das am meisten von Meditation, das am meisten mit Weisheit verknüpft ist, ist das Element von Aufmerksamkeit. Das haben wir schon erklärt. Nach der buddhistischen Lehre, alle unheilsamen Zustände des Geistes sind gegründet als falsche Aufmerksamkeit. Oder was heißt im Buddhismus Ayoniso Manasikara? Ayoniso Manasikara heißt im Geiste machen etwas, was nicht eigentlich dem wahren Zustand der Dinge entspricht. Und wenn wir meditieren, wenn wir nicht meditieren, wir sind nicht davon bewusst. Wenn wir meditieren, wir fangen an, davon bewusst zu sein, dass die meisten Sachen, die wir im Geiste machen, in der Tat praktisch alles, ist nicht in der Realität gegründet. Es sind einfach unsere Fantasien. Dann zum Beispiel Sabbasavasutta in der Nummer 2 in den mittleren Gesprächen auch erklärt sehr klar, dass alle heilsamen Zustände des Geistes sind verbunden damit, dass wir die Objekte wahrheitsgemäß im Geiste prägen oder machen. Immer daran denken, Manasikara, Aufmerksamkeit, heißt wörtlich im Geiste machen. Was wir im Geiste machen, das eigentlich erleben wir. Deswegen sehr wichtige Prinzip zu verstehen, was Buddha immer wiederholt. In Samyutta Nikaya wird direkt gesagt, Chitena niyate loko chitas Chitena Parikapati Chittasa Eka Dhammasa Sabbe Dhamma Vasam Anvagu. Diese Welt ist durch Geist geführt. Und Geist durch Geist geführt heißt durch das, was wir im Geiste machen. Und der Geist kontrolliert die Welt. Alle Phänomene der Welt sind unter der Herrschaft von einem Phänomen, und das ist nämlich Geist. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und wir haben auch erklärt, dass eigentlich dieser Prozess von Meditation ist nichts anderes als Prozess von Transformation von der unterscheidenden Geist und Bindnis an diesen unterscheidenden Geist, das, wie wir schon erklärt haben, durch Anhaftung an Empfindung bestimmt ist, in Weisheit. Wenn wir diese unterscheidende Geist in Weisheit transformiert haben, dann haben wir Ziel des Weges erreicht und aus dem buddhistischen Sicht Ziel von allen Religionen, das ist Läuterung des Geistes. Deswegen, wie wir schon erklärt haben, Buddhismus erklärt den Zustand der Welt, das heißt bedingte Entstehung, auf Grundlage von Nichtwissen. Durch Nichtwissen wir funktionieren in der Welt gefesselt. Durch Wissen werden wir die Fesseln lesen. Und wie lesen wir die Fesseln? Indem wir im Geiste machen die Sachen wahrheitsgemäß. Dann wird der Geist in Weisheit transformiert. Und deswegen diese im Geiste machen Aufmerksamkeit spielt eigentlich die wichtigste Rolle in dieser Transformation. Und man sollte sie richtig verstehen, indem alle geistigen Prozesse und was wir in der Welt erfahren, wir erfahren nur durch geistige Prozesse. Alle geistigen Prozesse, ob es Prozess von Wahrnehmung durch Auge, Ohren, Nase, Zunge, Körper oder Geist, fangen an mit Aufmerksamkeit. Keine Aufmerksamkeit da, der Geist hat keine Richtung. Wenn der Geist keine Richtung hat, er kann nicht die Objekte unterscheiden. Unterscheiden im Sinne von trennen. In diesem Sinne unterscheiden, immer daran denken, heißt eigentlich trennen. Trennen was? Trennen vor allem diese samsarische Wesen von samsarischen Geist ist trennen von dem Subjekt und Objekt. Und diese Trennung eigentlich fängt an durch den Prozess von Manasikara, von im Geiste machen. Im Geiste machen ohne Verständnis. Jetzt, wir haben erklärt, Prozess von Meditation zu verstehen, dann in der nördlichen Tradition werden viele, viele verschiedene Sorten von Manasikaras, von im Geiste machen, unterschieden. In Yogacara Bhumishastra, das genauso wie Visuddhimagga in der südlichen Buddhismus, im nördlichen Buddhismus, die Yogacara, die Yogacara Bhumishastra von Asanga spielt eine ähnliche Rolle. Das ist sozusagen die Zusammenfassung von der ganzen Tradition, was Yoga im Buddhismus, also Shamatha und Vipassana anbetrifft. Und Asanga spricht von so vielen wie 40 verschiedene Sorten von Manasikaras, die mit Meditation verbunden sind und die richtig verstanden werden muss. Es ist sehr kompliziert, aber sehr faszinierend, wenn jemand wirklich tief sich mit Meditation beschäftigen möchte, sollte man das studieren. Und ich habe angefangen gestern zu erklären, die sieben Grundmanasikaras, die Prozess von Shamatha und Vipassana eigentlich erklären. Die Manasikara im Sinne von Shamatha, wir müssen immer das im Geiste behalten, ist Manasikara in Regard, Manasikara in Bezug auf geistiges Objekt. Wir haben immer betont, eigentlich alle Meditationsobjekte sind geistige Objekte, das nicht. Dass sozusagen der Eindruck von den Sinnen folgt, aber ist nicht gleich wie dieser Eindruck von den Sinnen. Und es wird Abbildung von dem Eindruck, das nicht weiter unterschieden wird im Sinne von eigenen Eigenschaften und gemeinsamen Eigenschaften, also Vergänglichkeit. Vergänglichkeit ist die gemeinsame Eigenschaft von allen Phänomenen der weltlichen Erfahrung. Das müssen wir immer im Geiste halten. Jetzt in einem Prozess von Shamatha. Wir sind bewusst, kennen Bewusstsein von Vergänglichkeit. Aber wir sozusagen untersuchen es nicht. Wir kommen zu dem Zustand, wo der Geist eigentlich erlebt keine Vergänglichkeit, deswegen, wo er schmelzt zusammen mit dem Objekt. Deswegen, wie ich erklärt habe, dieser Zustand von Versenkung wurde in der Zeit von Buddha missverstanden als Inhalt der Befreiung. Und Buddha, wie wir gesagt haben, hat gleich verstanden, dass solange der Geist an etwas hängt, es kann nicht, man kann nicht von Erlösung sprechen, weil wenn diese Objekt der Versenkung verlassen wird, dann kann wieder Leiden erscheinen. Und umso intensiver, weil durch diese Erfahrung von Versenkung der Geist wird sehr sensitiv und verletzlich. Jetzt, wenn man über Shamatha, wenn man im Sinne von Shamatha meditiert, indem man Einspitzigkeit des Geistes übt, das zu Samadhi führt. Samadhi ist eigentlich nichts anderes als Kontinuität von Einspitzigkeit des Geistes. Das geschieht in einem heilsamen Geist. Jetzt zum Erst, wir haben erklärt gestern, der Meditierende nützt die Weisheit von Hören und Weisheit von Überlegen, um zu verstehen, dass solange sein Geist ist beschäftigt mit den Wahrnehmungen von den fünf Sinnen, ist es ein grober Geist. Mit grobem Geist wird er nicht imstande sein, Weisheit zu entwickeln. Weisheit ist feine Unterscheidung, das mit feinem Geist verbunden ist. Wenn der Geist grob ist, er hat keine Weisheit. Er kann nur grob unterscheiden. Und solange der Geist abhängig ist von den fünf Sinnen, er kann nur sehr grob unterscheiden, weil er ist immer zerstreut und immer unruhig. Das versteht der Yogi sehr klar. Er versteht, dass eigentlich alle Zustände von zerstreutem Geist ist Leiden. Deswegen ergibt sich Mühe, sich konzentrieren an Meditationsobjekt. Wir haben schon erklärt, Meditationsobjekt ist geistige Abbild. Indem er sich an Meditationsobjekt konzentriert, er dann isoliert den Geist von der Unruhe, das durch fünf Sinnen kommt, und der Geist dann sozusagen kehrt zu sich selbst. Wenn er also richtig verstanden hat, dass er braucht, um Weisheit zu entwickeln, er braucht Erfahrung von feineren Objekten und feineren Geist. Dann zweite im Geiste machen, haben wir erklärt, ist im Geiste machen im Sinne von Entschluss. Er fasst den Entschluss, ich bleibe da zu Hause, ich bleibe bei dem Meditationsobjekt. So entwickle ich feineren Geist und feinere Objekte. Wenn er das macht, dann allmählich seine Erfahrung von dem Geist und von dem Objekt, Meditation, Objekt wird feiner, und er erlebt, was wir Prashrabdi genannt haben. Prashrabdi heißt, ist Ruhe, Klarheit und Entspannung. Das ist die Voraussetzung für Shamatha und Vipassana. Solange Prashrabdi nicht da ist, kann man wirklich im wahren Sinne nicht von Shamatha und Vipassana reden. Und Prashrabdi wird nur kommen, wenn der Geist nicht mehr mit Kraft, der einfach entscheidet, es muss so sein, aber er arbeitet mit Achtsamkeit. Das haben wir erklärt. Achtsamkeit ist das, was artikuliert klar das Objekt im Geiste. Wenn das Objekt im Geiste klar artikuliert ist, der Geist bleibt bei dem Objekt. Wenn er nicht klar artikuliert ist, der Geist bleibt nicht bei dem Objekt. Und er läuft hin und her. So, im Zustand, wenn der Geist, wenn das Objekt klar artikuliert ist im Geist, was geschieht? Der Geist übt dann, was heißt Pravivekya Manasikara. Pravivekya heißt Aufmerksamkeit im Sinne von Viveka, von Isolierung. Und wie ich erklärt habe, Viveka in Sanskrit oder Pali-Sprache hat Bedeutung auf einer Seite von Weisheit, auf andere Seite von Isolation. Wenn man den Geist von den Sinnen isoliert, entwickelt er Weisheit. Welche Weisheit? Weisheit von Läuterung des Geistes. So, Pravivekya Manasikara heißt, dass in dem durch Vertrauen, durch Eifer, durch Übung der Meditierende dann erfährt gewisse Entspannung, Klarheit. Und Ruhe, so kann er die in diesem Zustand entfernen von seinem Geist alle groben Zustände von Hindernissen. Hindernisse, normalerweise in der buddhistischen Lehre, Hindernisse von geläutertem Geist sind meistens, erklärt man, 5. Manchmal 6, manchmal 8 in Patisambhidamaga, es ist nicht so wichtig, aber meistens 5. Erste ist der Wunsch nach sinnlichen Objekten. Zweite ist Pratigha, wir haben das Wort schon erklärt. Pratigha heißt Prati, gegenstoßen. Der Buddha erklärt mit seiner Weisheit mit sehr guten Beispielen diese Hindernisse des Geistes. Zum Beispiel dieser geläuterte Geist, er vergleicht mit Gold und diese 5 Hindernisse mit den nicht reinen Metallen, die mit Gold dann schmelzen. Oder noch vielleicht beste Beispiel für, ist, wenn dieser Wunsch nach sinnlichen Objekten da ist, dann der Geist sieht nicht Boden, sein Boden, weil Wasser, das sind Gedanken, ist von was? Ist gefärbt. Raga in Sanskrit ist von dem Wurzel Ranj, das heißt Farben. Wenn wir anhaften und Objekt greifen, zugreifen, ja? Ergreifen. Wenn wir anhaften und Objekt ergreifen, das ist so, als ob wir unseren Geist färbten. Diese Yoga-Sprache hat so wunderschöne Nuancen, die zeigen die Erfahrungen von den Yogis. Der Yogi, wie ich gesagt habe, wenn er eine Anhaftung hat, er spürt das wie was? Wie ein Stück rohes Fleisch auf der heißen Pfanne. Es ist sehr unangenehmes Gefühl. Dann diese in Zustand, wenn der Geist sich von den Eindrücken von 5 Sinnen trennt, in dem Sinne, er achtet nicht mehr an diese Eindrücke. Er erfährt diesen Wunsch nach den 5 Sinnen, als ob diese Wasser, das heißt seine Gedanken, wurden von gefärbt. Deswegen, er sieht nicht den Boden von seinem Geist. Andere ist dann Pratihan, gegenstoßen. Gegenstoßen, der Buddha vergleicht Das ist Gegenstoßen, ist mit Ärger verbunden, mit Hass, mit eigentlich auch mit Angst, mit Sorgen und so weiter. Das sind alles Ausdruck von Gegenstoßen. Alle diese Sachen, der Yogi erfährt, als ob Wasser kocht. Und wenn Wasser kocht, er sieht nicht den Boden von seinem Geist. Deswegen ist er verwirrt. Nächster ist dann Mattheit und Trägheit. Wenn der Geist Mattheit und Trägheit hat, was ist das für ein Zustand für einen entwickelten Geist, für Yogi? Das ist ein Zustand, der Buddha erklärt, als ob die Wasserfläche ist durch diese winzige Algen, wie heißt das, diese Pflanzen? Moos. Moos. Moos überzogen. Hochhart. Sogar Hochhart oder überzogen. Was Sie mögen, das so wird es sein. Weder noch. Also es ist bedeckt. Bedeckt von Moos. Dann sieht man überhaupt nichts. Dann, wenn Unruhe, Zerstreutheit des Geistes ist Zustand von Unruhe, wenn Unruhe da ist oder Reue da ist, Reue ist auch nichts anderes als Unruhe, deswegen die zwei kommen zusammen. Wenn Reue und Zerstreutheit des Geistes da sind, das ist Zustand, als ob da geschehen in dem Geist Wirbel. Wenn Wirbel da sind, dann der Geist auch sieht nicht Boden. Und letzte ist Zweifel. Kommt mir nicht jetzt ein, was da geschieht, aber auf jeden Fall sieht man auch nicht den Boden. Muss ich da. Sumpf ist das. Sumpf, ja. Richtig. Sie haben mich daran erinnert. Wenn dieser Schlamm in Wasser ist, dann sieht man auch nicht Boden. Dankeschön. In der Tat, es gibt diese fünf Hindernisse, kann man zusammenfassen. Und es wird besonders in der nördlichen Tradition gemacht als zwei Zustände. Erster Zustand ist einfach Unruhe, die führt zu Zerstreutheit. Und zweiter Zustand ist Senken des Geistes. Dieser Zustand von nach sinnlichen Objekten suchen, Gegenstoßen und Zerstreutheit, Reue und Zweifel ist nichts anderes als Zustand von Zerstreutheit des Geistes. Nichts. Und Mattheit und Trägheit ist nichts anderes als Senken des Geistes. Wenn der Meditierende im Zustand von Shamatha kommt, dann er beseitigt diese zwei Tendenzen. Dann sein Geist bleibt spontan bei dem Objekt der Betrachtung. indem er diese Tendenzen völlig beseitigt hat. Das kann geschehen nur im Zustand von Einspitzigkeit. Wenn Einspitzigkeit da ist und bleibt, dann wird es zu Samadhi. Jetzt wir sprechen von dritter Manasikara, Pravivekya Manasikara. Der Meditierende jetzt, seine Achtsamkeit ist zur Reife gekommen. Deswegen er sieht sehr klar diese Hindernisse des Geistes und er beseitigt die groberen Hindernisse des Geistes. Erst beseitigt er grobe Zerstreutheit des Geistes. Shamatha ist eben Gegenteil von grobe Zerstreutheit des Geistes. Und wie? Weil seine Kraft von Achtsamkeit kommt zur Reife oder reift. Deswegen sein Geist hat grobe Zerstreutheit des Geistes beseitigt. Wenn das geschieht, dann ist immer Gefahr, dass der Geist, wenn er nicht zerstreut ist, erfährt Freude und Erfüllung mit dem, was er macht. Er untersucht nicht mehr Meditationsobjekt, dann hat Tendenz zu senken. Das haben Sie bestimmt schon erlebt. Obwohl man erlebt ein bisschen besseren Zustand in Meditation, solange man nicht diese Tendenz von evidente Tendenz zu senken und zu Insensitivität beseitigt hat, man kommt nicht tief in Samadhi. Und viele Meditierenden meditieren so sogar jahrelang. Sie kommen zu diesem Zustand, sie fühlen sich wohl und sitzen eine Stunde, sogar zwei Stunden pro Tag so. Und es geht nicht weiter, es bleibt immer da. Obwohl sie jahrelang schon meditieren. Es ist auch kein Shamatha, es ist auch kein Vipassana. Es ist nur eine sehr oberflächliche Beruhigung des Geistes. Wenn man Pravivekya Manasikara übt, dann man ist eigenermaßen erfolgreich in Entfernen beide grobe Tendenzen von Zerstreutheit und Senken des Geistes. Man erfährt Erfüllung mit dem, was er macht. Man erfährt große Freude und erlebt in dem feineren Geist und feineres Objekt. Wenn Objekt feiner wird, der Geist dann hat nicht mehr Interesse, Meditation zu verlassen. Er bleibt dann mehr bei Meditationsobjekt. Wenn er Meditationsobjekt verlässt, es wird nur für sehr, sehr kurze Zeit, gleich merkt er sich und kommt zurück in diesem Zustand. Also wenn Zustände von Zerstreutheit oder Trägheit kommen, werden sie gleich. Der Meditierende bemüht sich, sie zu entfernen. So sammelt er Freude. Dann vierte Manasikara. Heißt im Geiste machen, Meditationsobjekt im Sinne von Sammeln von Freude. Er sammelt Freude und Glückseligkeit, das dann tief in Geist hineinfließt und sein Körper fühlt sich wohl. Er kann jetzt sehr lange meditieren. obwohl er Schmerzen hat. Er kann es tolerieren, die Schmerzen bleiben im Hintergrund. Wenn die zu groß sind, dann er wird vorsichtig diese Körperlage ändern und macht er weiter, weil er entzückt mit seiner Meditation ist. Er hat nicht Interesse, die Meditation zu verlassen, sondern er hat Interesse, sie zu verlängern. So sammelt er Freude. In diesem Zustand von im Geiste machen, im Sinne von Sammeln von Freude, Rati Samgraha, er kann dann sehr klar sehen, sogar die mittlere Stufe von Hindernissen und sie beseitigen, weil sein Geist hat auf Grundlage von Achtsamkeit, er hat mehr Wissensklarheit und er sieht sehr klar Tendenz des Geistes sich zu zerstreuen, wenn es da ist. Er übt Upeksha und Samadhi, er übt Loslassen und Konzentration und Zerstreutheit geht gleich weg. Wenn Tendenz zu Senken da ist, er untersucht Objekt der Meditation, Dharma Pravichaya, und er bemüht sich, er übt Wille damit, diesen Prozess von Senken des Geistes nicht fortsetzt, dann wird es gleich beseitigt. Deswegen er kann beseitigen mittlere Stufe von den Hindernissen. Und der Geist wird dann in diesen Zustand kommt zu großer Ruhe. Dann nächste Manasikara, die dann zu Zustand von Versenkung übt, nicht übt, sondern führt, ist Manasikara im Sinne von Mimamsa. Mimamsa heißt Untersuchung. Obwohl er sich schon sehr wohl fühlt und sein Geist ist ziemlich klar, er kann ziemlich schnell die Tendenzen von Hindernissen untersuchen. Wenn er untersucht, diese Klarheit des Geistes, das schon da ist, er sieht sehr klar, dass doch noch diese Tendenzen zu senken und zu Zerstreutheit da sind. Die sind nicht ganz entfernt. Deswegen diese Läuterung des Geistes ist noch nicht komplett. Solange diese Tendenzen da sind, er versteht, seine Bemühung kann nicht auch gleichmäßig sein. Und wenn seine Bemühung nicht gleichmäßig ist, er kommt nicht in Zustand von wahre Einspitzigkeit des Geistes. Die Voraussetzung für wahre Einspitzigkeit des Geistes ist, dass die Bemühung des Geistes, diese Bemühung des Geistes, auch diese Yoga-Sprache ist sehr, sehr entwickelt. Wir haben keine richtigen Worte in den europäischen Sprachen, diese technische Sprache, die indische Yogis entwickelt haben. Man spricht in Yoga, auch in Hindu-Yoga, auch im buddhistischen Yoga, von Abhoga und Anabhoga. Abhoga ist diese Anstrengung des Geistes, den Geist zu Meditationsobjekt zu bringen. Und Anabhoga ist, das heißt, wenn Abhoga da ist, wird ein klein bisschen mehr Anstrengung, den Geist zu Objekt zu lenken, wenn Anabhoga da ist, wird zu wenig Anstrengung, den Geist zum Objekt zu lenken. Wenn zu viel Anstrengung, diese Tendenz von Zerstreutheit kann nicht völlig beseitigt werden. Wenn zu wenig Anstrengung, diese Tendenz zu senken, kann auch nicht völlig beseitigt werden. Deswegen, er braucht nicht Abhoga, nicht Anabhoga, nicht Bemühung, nicht ohne Bemühung, mittlere, gleichmäßige Anstrengung, den Geist zu Objekt zu bringen. Wenn er das schafft, schafft er Einspitzigkeit des Geistes. Wenn er das nicht schafft, wird er nicht los von dieser Tendenz des Geistes, die jetzt sehr fein ist, zu senken und zu sich zerstreuen. Dann diese Mimamsa Manasikara im Objekt, im Geiste machen, im Sinne von Untersuchung, dann beseitigt diese Unregelmäßigkeit in Anwendung von Geist zu dem Objekt. Und wenn diese Unregelmäßigkeit von Anwendung des Geistes zu dem Objekt beseitigt ist, dann kommt Zustand von, was man technisch heißt in Yoga, Prayoga Nishta. Prayoga Nishta heißt, seine Anstrengung ist verwirklicht, oder seine Praxis ist verwirklicht, Verwirklichung von der Praxis. Das heißt, er hat Einspitzigkeit erreicht und sogar die kleinsten Tendenzen des Geistes zu Zerstreutheit oder zu Senken sind beseitigt. Und dann kommt Prayoga Nishta Phala, das heißt Frucht von der richtigen Anstrengung, mittleren Anstrengung. Und das ist dann Samadhi. Er dann geht in Versenkung hinein. Wenn er Zen-Samadhi übt, dann geht er in Zen-Samadhi hinein, das nicht unbedingt mit erste Jhana verbunden ist. Dass diese Theorie kann man anwenden an alle Sorten von Samadhi, auch die tantrischen Samadhi und so weiter, die nicht alle unbedingt mit Erfahrung von erste Jhana verbunden sind. Also heute so viel. Morgen ist der letzte Tag, glaube ich. Ne? Dann morgen noch fassen wir das zusammen. Auch Abend fassen wir das zusammen mit dem, was wir lernen. Und hoffentlich werden Sie sehr, sehr weiß, wie Sie Geist anwenden für zukünftige und jetzige Meditation. Die fängt an in 10 Minuten.